Es kommt der Gast aus Israel nach New York. Er besichtigt die ganze Stadt, er wird sehen das Empire State Building, er wird sehen die Freiheitsstadion, er läuft herum. Wo sieht er auf einmal? Ein Geschäft, wo dran steht Soft Eis. Samuel Grün. Nun, er möchte hereingehen, möchte sich kaufen ein Eis. Wo sieht er? Ein Schild an der Tür, wo drauf steht Juden nicht erwünscht. Nun ist er empört. Er geht doch herein. Sagt, er möchte ich sprechen dem Chef. Sagt er, nun bin ich der Chef. Sind Sie der Samuel Grün? Na jo, bin ich der Samuel Grün. Was haben Sie für Unverschämtheit zu machen, an die Tür ein Schild, wo dran steht, Juden nicht erwünscht? Da schaut er links und rechts und sagt ganz im Vertrauen, haben Sie schon mal gekostet, mein Eis? Nun, er läuft weiter in New York, kann man viele Sachen erleben. Es erinnert an die Geschichte, wo am Quai im Hafen zwei Juden ankommen in New York und sie sitzen da und warten, bis sie weiter transportiert werden. Und da sagt der eine zum anderen, sagt er, oi, ist heiß heute. Sagt dann, warte einen Moment, ich werde sehen, wie heiß ist es. Er geht hin zum Thermometer, er schaut, er erschreckt 80 Grad, das ist nicht möglich. Er schaut genauer, ach Fahrenheit, das ist eine andere Temperatur. Nun, nebbisch wird er sich denken. Er geht zurück, sagt zu ihm, 80 Fahrenheit. Sagt der andere, es macht nichts, morgen kommen wieder 100. Nun, der andere geht in ein Geschäft rein und möchte sie kaufen einen Singvögel. Und sagt der Verkäufer, und sagen sie, ich möchte kaufen einen Vögel, was kostet dieser Vögel hier? Sagt der Verkäufer, kostet 100 Dollar. Sagt er, 100 Dollar? Haben Sie was Billigeres? Nun sagt, da haben wir noch ein Angebot, das ist vielleicht preiswerter für Sie, kostet ja 75 Dollar. Nur 75 Dollar, ich würde sagen, ist ein bisschen viel. Vielleicht haben Sie noch was Billiges. Sagt er, da haben wir noch einen für 50 Dollar. 50 Dollar? Nur 50 Dollar, ich habe mir überlegt, 50 Dollar für einen Vögel, ist auch ein bisschen viel. Haben Sie noch was preiswerteres? Sagt er, da haben wir noch einen Vögel, der kostet 20 Dollar, ist unser Sonderangebot. 20 Dollar? Nur gut, nehme ich ihn. Nun gut, er nimmt ihn, bezahlt, geht nach Hause. Am nächsten Tag kommt er wieder, sagt er, Sie haben mich betrügt. Sagt er, wieso habe ich Ihnen betrügt? Sagt er, Sie haben einen Vögel verkauft, was hat nur ein Bein? Sagt der Verkäufer, entschuldigen Sie, wollten Sie einen Sänger oder einen Tänzer? Liegt der Mann aus Haifa in der Wüste Sinai in der Badehose und sonnt sich. Kommt vorbei eine Karawane, sagt der Karawanenführer, was machen Sie da? Sagt er, sehen Sie nicht, ich liege am Strand und sonne mich. Sagt er, wusst, Sie liegen am Strand und sonnen sich? Wissen Sie nicht, das Meer ist 100 Kilometer weit weg von hier. Nun sagt der Mann aus Haifa, no, ist das ein Strand oder nicht? Oder wie war der Moritzl in der Schule? Sagt der Lehrer zu ihm, sagt der Moritzl, kannst du mal sagen, wie viel ist 2 und 2? 2 und 2, Herr Lehrer? Nun, ich werde sagen, 2 und 2, das ist 4. Gut, Moritzl, kannst du mir auch noch sagen, wie viel ist 2 mal 2? 2 mal 2, Herr Lehrer? Nur 2 mal 2, ich werde sagen, es ist auch 4. Gut, Moritz, jetzt noch eine Frage. Kannst du mir sagen, wie viel ist 3 und 1? 3 und 1, Herr Lehrer. 3 und 1. Ich werde sagen, Herr Lehrer, es ist auch 4, aber schon recht ausgedifftelt. Die Frau Grün geht herein in ein Geschäft, möchte sie kaufen, einen Papagei. Da sagt der Verkäufer, wir haben ja ein besonderes Exemplar, es spricht mehrere Sprachen. Sagt sie, darf ich ausprobieren? Nun sagt er, probieren Sie. Und dann sagt sie zu ihm, you speak English? Yes, lady. Parlez-vous français? Oui, madame. Ich bin nicht mehr Sperusky. Ta-da. Ob er auch Jüdisch spricht, sagt sie zum Verkäufer. Sagt der Papagei, na, ein Wunder bei der Nase. Kommt der Herr zum Schalter und sagt, am Bahnhof natürlich zum Schalter, und sagt, will nach Klagenfurt. Sagt der Beamte, was wollen Sie? Nach Klagenfurt oder nach Villach? Sagt er, Villach, Klagenfurt. Sagt er, Moment, was wollen Sie, Villach oder Klagenfurt? Villach, Klagenfurt. Sagt der Beamte zum Donnerwetter, Villach oder Klagenfurt? Passen Sie auf, sagt er, ich werde Ihnen sagen. Villach. Villach, Klagenfurt. Klagenfurt, Villach. Der Hauptmann sagt zu Löwenstein, der vorbeigeht, ohne zu grüßen, warum grüßen Sie mich nicht? Sagt der Hauptmann, ich wüsste nicht von wennem. Sagt er, wie heißen Sie? Sagt der Löwenstein. Sagt er, Kompanie? Sagt er, nein, Gebrüder. Der Goldblatt kommt am Bahnhof. Was ist? Der Zug fährt ihm vor der Nase weg. Ganz verbittert schüttelt er den Kopf und sagt zu sich selber, lauter Antisemiten. Musik. andere Geschichte. Ein Polizist läuft einen Juden nach, der wieder mit einem Hund geht, wo man meint, er geht mit einem Hund, und sagt der Polizist, es kostet Sie 3 Zloty, Sie können nicht gehen mit einem Hund ohne Leine. Der Jude rührt sich nicht. Der Polizist stellt sich vor ihm, sagt er, halt! Ich habe Ihnen gesagt, es kostet 3 Zloty zu gehen mit dem Hund ohne Leine. Sagt der Jude, was wollen Sie? Ist es mein Hund? Sagt er, wieso ist es nicht Ihr Hund? Er läuft andauernd hinter Ihnen nach. Sagt der Jude, schauen Sie, Sie laufen auch hinter ihm nach. Sind Sie mein Hund? Das Silberfeld muss gehen zum Militär und er ist beim Stabsarzt. Er wird da untersucht, er wird dann der Stabsarzt vorhalten, die Tafel mit den Buchstaben. Nur sagt der Stabsarzt, sehen Sie das? Sagt er, nein, ich sehe nicht. Er hält ihm eine größere vor, ich sehe nicht. Er hält ihm noch eine größere vor, ich sehe nicht. Er hält ihm die größten Buchstaben vor, sagt er, ich sehe nicht. Nur sagt der Stabsarzt, sind Sie frei, brauchen Sie nicht gehen zur Armee. Nur er ist glücklich, was macht er? Denkt er, gehe ich noch in der Kino, schau mal an den Film. Geht ihn rein ins Kino, was sieht er? Neben ihm sitzt der Stabsarzt. Geistesgegenwärtig, wie er ist, sagt er, Sie werden verzeihen, gnädige Frau. Bin ich im richtigen Autobus nach Haifa? Itzi kommt am Freitagnachmittag in ein Versicherungsbüro, um eine Lebensversicherung abzuschließen. Der Beamte wundert sich. Sie sind doch schon ziemlich alt für so etwas. Nur 80. Und da wollen Sie eine Lebensversicherung abschließen? Na, jetzt schließen wir ohnehin gleich das Büro. Kommen Sie morgen wieder. Morgen kann ich nicht, ist Schabbes. Na, kommen Sie am Montag. Geht auch nicht. Am Montag hat mein Vater Geburtstag. Himmel, Sie haben noch einen Vater. Wie alt ist der? Nur 100. Was? Gratuliere. Also kommen Sie halt am Dienstag. Geht auch nicht. Da heiratet mein Großvater. Großvater haben Sie auch? Wie alt ist denn der? Nur 120. Und er will noch heiraten? Was heißt will? Er muss. Herr Kommerzialrat, Ihr Sohn studiert in Wien? Was wird er sein, wenn er fertig ist? Na, ich fürchte, ein alter Jude. Alarm vorne an der vordersten Front, sagt der Offizier zur Truppe. Soldaten, jetzt geht es Mann gegen Mann. Da meldet sich Infanterist Rubinstein. Verzeihen, Herr Offizier, zeigen Sie mal bitte meinen Mann. Vielleicht kann ich mich gütlich einigen mit ihm. Der alte Mennertsbach, Inhaber eines bescheidenen Ladens, liegt im Sterben. Die Familie umsteht ehrfürchtig sein Lager. Riefke, mein Weib, bist du da? Ja, Grönele. Jakob, mein Sohn, bist du da? Ja, Vater. Lea, meine Tochter, bist du da? Ja, Vater. Rahel, meine Tochter, bist du da? Ja, Vater. Da richtet sich der Alte mit letzter Kraft zornig auf und schreit, und wer ist im Geschäft? Da trifft sich der Mäusche und der Kohn. Und dann sagt der Mäusche zum Kohn, wie geht's dir? Oh, sagt, das geht mir schlecht. Sagt er, was muckst du? Na, ich bin Musiker. Nur was spielst du? Na, ich spiele für Gott. Ja, sagt er, für die Leid musst du spielen. Du ist in einem Zirkus, türmt der Artist Tische übereinander, ungefähr Stückerer 5. Dann türmt er rauf noch etliche Stühle, vielleicht 5 oder 6. Dann geht er rauf auf den Kopfstand und dann spielt er mit der Geige. Und da sagt der Silberfeld zum Goldblatt, nu, Menuhin ist er keiner. Sagt der Samuel zum Grün, wie geht's dir? Oh, es geht mir schlecht. Wieso geht's dir schlecht? Na, ich vermiete Fensterplätze. Was tust du? Ich vermiete Fensterplätze. Vor was? Muss er her. Es geht vorbei ein Fackelzug, es geht vorbei eine Parade, es geht vorbei eine Prozession, vermiete ich Fensterplätze. Ja, wo wohnst du? Nur in der kleinen Mohrengasse. Ja, aber sagt er, da geht nie vorbei ein Fackelzug, nie vorbei eine Prozession und nichts geht vorbei. Ja, sagt er, ich sag dir doch, es geht mir schlecht. Jude hat schon eine Familie mit 4 Kindern Und auf einmal beim vierten Kind kommt ihm so auf, sagt er zu seiner Frau, no, no, no, ich glaube immer, der Dovidl ist nicht von mir. Dann sagt seine Frau, nu, gerade der ist von dir. Sagt der Lehrer in der Schule, meine lieben Kinder, zählt mal auf ein paar Tiere. Pferdchen, Schweinchen, was soll das? Es heißt Pferd und Schwein. Nun sagt der Maus, es ist gut, Kanin. Der Löwenstein führt die Gäste herum in sein neues Haus. Sie besichtigen alles und auf einmal kommt in ein ganz großes Zimmer und sagt er, hier, meine Gäste, können 80 Personen speisen. Gott behüt mich davor. Aus dem Brief eines Ehemannes an sein Weib. Teure Rivge, sei so gut und schick mir deine Pantoffeln. Natürlich meine ich meine und nicht deine Pantoffeln. Aber wenn du liest meine Pantoffeln, dann meinst du, ich möchte deine Pantoffeln. Wenn ich aber schreibe, schick mir deine Pantoffeln, dann liest du deine Pantoffeln und verstehst richtig, dass ich meine Pantoffeln und schickst mir meine Pantoffeln. Schick mir also deine Pantoffeln. Goldwasser kommt in die Kreisstadt und sieht zum ersten Mal ein Telefon. Das Postfräulein erklärt ihm, wie man das benutzt. Mit der linken Hand heben sie das Hörer ab, mit der rechten drehen sie die Kurbel. Sagt Goldwasser, Nebbisch und Movit rede ich dann? Der Gast geht in ein Reisebüro und sagt, ich möchte gern nach Sizilien. Sagt der Reisebüromann, sind Sie mir schicke? Nach Sizilien, dort ist 40 Grad im Schatten. Nun sagt der Nebbisch, muss ich in Schatten gehen? Der Rubinstein und der Kohn gehen spazieren in der Stadt. Und auf einmal sehen sie ein Geschäft, wo dran steht, Maniküre. Nun geht herein der Kohn, er kommt wieder raus, sagt der Rubinstein, was war? Nun sagt er, haben sie mal abgeschnitten die Fingernägel. Also, sie gehen weiter, sie kommen vorbei an ein Geschäft, wo dran steht Pediküre. Nur der Kohn geht herein, er kommt heraus, sagt der Rubinstein, wie war's? Nun sagt er, sie haben abgeschnitten die Fußnägel. Noch eine Weile kommen sie vorbei an einem großen Geschäft, da steht dran Walküre. Sagt der Kohn, geh ich lieber nicht hinein. Nur der Grünbaum geht am Bahnhof und vor der Nase fährt ihm der Zug weg. Er schaut ganz enttäuscht und dann sagt der Bahnhofsvorsteher, na, haben sie den Zug versäumt? Sagt er, na, verscheicht welchen haben. Nun fährt der Kohn mit der Straßenbahn und er steigt aus während der Fahrt und er fällt auf sein Toches. Dann sagt einer, na, sind sie hingefallen? Sagt er, na, ich steige immer so aus. Hören Sie, Herr Wirt, was habe ich gesehen heute Nacht? An die Wände sind gelaufen die Wanzen. Ja, sagt der Wirt, meinen Sie, für 5 Mark lasse ich Bären auf die Wände laufen? In einem Zugabteil. Ein Hauptmann und ein Jid sitzen sich gegenüber. Der Jid nimmt aus der Rocktasche ein Zigarrenetui und holt sich eine Zigarre heraus. Steckt das Etui ein, schneidet die Zigarrenspitze ab, steckt sich die Zigarre in den Mund und nimmt eine Streichholzschachtel heraus. Als das Streichholz aufflammt, springt der Hauptmann hoch, reißt dem Jid die Zigarre aus dem Mund und wirft sie in hohen Bogen aus dem Fenster. Der Jude, was erlauben Sie sich? Hauptmann, hier wird nicht geraucht. Ja, ich habe nicht geraucht. Hier werden auch keine Vorbereitungen getroffen. Kurz darauf nimmt der Hauptmann eine Zeitung hervor und faltet sie auseinander. Eben will er anfangen zu lesen, da reißt ihm der Jude die Zeitung aus der Hand und wirft sie ebenfalls aus dem Zug. Der Hauptmann, was erlauben Sie sich? Der Jude, hier wird nicht Der Hauptmann, aber ich habe doch gar nicht Der Jude, aber es werden auch keine Vorbereitungen getroffen, mein Herr. Der Itzig wohnt recht und schlecht in einem Hotel und plötzlich kommt ein Telefongespräch. Sagt der Stimme, bin ich hier richtig verbunden mit Baron Rothschild? Ja, ja, ja, sagt der Itzig, wie falsch sind Sie verbunden, wie falsch. Sagt der Samuel zum Blau, es ist schön reich zu sein, schau dir den Schönfeld an. Jeden Tag zieht er sich an ein anderes Hemd. Nu, sagt er, was wird machen der Rothschild? Nu, sagt er, ganz einfach. Er zieht an, er zieht aus, er zieht an, er zieht aus, er zieht an, er zieht aus, er zieht an, er zieht aus, er zieht an, er zieht aus. Thank you. Sarah und Cohn möchten auswandern nach New York. Die Sarah fährt voraus, weil sie nicht haben so viel Geld und sie ist drüben eine Weile. Nach 2 Wochen schickt sie den Mäusche schon ungefähr $200. Nach wiederum 2 Wochen schickt sie ihm $400. Nach wiederum 2 Wochen schickt sie ihm $800. Nach wiederum 2 Wochen schickt sie ihm $1,600. Nun kann Mäusche bezahlen alles und sie hat ihm gleich mitgeschickt den Schlüssel für die Wohnung und er fährt rüber nach New York. Er kommt dann in New York, geht hin in die Straße, wo sie wohnen wird. Die Sarah geht herauf in die Wohnung, schließt auf, geht herein in die Wohnung, geht herein ins Schlafzimmer. Wo sieht er? Ein fremder Mann ist im Schlafzimmer. Er ist sichtlich empört, sagt er, Sarah, ist du der Mann, wo du hast das ganze Geld her? Sagt sie, ja, Mäusche. Sag er mal, was ist los? Wieso hast du das ganze Geld von dem Mann? Ja, Mäusche, ich hab's von ihm. Sagt er, Sarah, bist du Meschucke? Deck ihm zu, er könnte sich erkälten. Nur was kann man überhaupt erleben in New York, wo eine Frau hereingeht in ein Geschäft, wo es Tiere zu kaufen gibt? Sie möchte zu kaufen einen Hund. Was sieht sie? Sie sieht einen großen Dobermann, wird sie ihm fragen, was kostet der Dobermann? Nun sagt der Verkäufer, der Dobermann, der kostet $100. $100 für einen Hund? Was kostet der kleinere, dieser Schäferhund? Nun sagt er, ein Schäferhund, der kostet ungefähr $200. Sagt er, $200 für einen Hund, das ist sehr viel. Dann sagt sie, was kostet dieser Hund? Dann sagt er, das ist ein Windhund, der kostet $300. Sagt sie, $300, ein Windhund? No. Was kostet dieser kleinere, dieser da, die? No, das ist ein Cocker Spaniel. Er kostet $400. Sagt sie, $400, wird immer teurer, die Geschichte. $400 für einen Hund. Und was kostet dieser ganz kleine da? Das ist ein Pinscher, er kostet $1,000. Dann sagt sie, Sie werden verzeihen, Herr Verkäufer. Sagen Sie mir bitte, was kostet gar kein Hund? Der Vater fragte Morissel, warum heulst du so? Nur der Lehrer hat mich gehauen. Was hast du angestellt, will der Vater streng wissen. Nur gar nichts. Der Lehrer hat gefragt mich, wer den Faust geschrieben hat. Nur habe ich gesagt, ich bin es nicht gewesen. Da hat er mir eine Runde gehauen. Der Vater marschiert empört zum Lehrer. Stellen Sie sich vor, sagt der Lehrer zornig, ich habe Ihren Buben gefragt, wer Goethes Faust geschrieben habe, und da hat er die Frechheit gehabt, mir zu antworten, er wäre es nicht gewesen. Herr Lehrer, sagt der Jüd bittend, mein Mäuschel mag viel Fehler haben, aber liegen, nein, das tut er nie. Wenn er sucht, er hat Goethes Faust nicht geschrieben, da hat er ihn ganz bestimmt nicht geschrieben. Na, und wenn er ihn sogar geschrieben haben sollte, haben Sie doch ein Einsehen. Verzeihen Sie es ihm, ist doch bloß ein Kind. Joanie Nelken sitzt im Theater bei Maria Stuart. Es wird immer tragischer und er weint bitter. Plötzlich sagt er zu sich selber, mein Gott, was treibe ich da? Ich kenne sie nicht, sie kennt mich nicht. Neppisch, was reg ich mich so auf? Der Löwenstein bei der Musterung. Ich bitte schön, Herr Doktor, versetzen Sie mich nicht zur Artillerie. Ich kann das Schießen nicht hören. Der Doktor sagt, haben Sie keine Angst, die schießen so laut, da werden Sie schon hören können. Ein Rabbi zu den schlafenden Zuhörern. Herrschaften, red ich umsonst? Alle wachen auf. Wo gibt es Rettich umsonst? Was soll das heißen, sagt der Löwenstein zu Herrn Makler. Sie annoncieren bei Ihrem Grundstück einen Garten. Ist das ein Garten? 10 Fuß lang? 5 Fuß breit? Nun, sagt er, die Länge und die Breite ist nicht besonders, aber er hat doch sehr schöne Hähe, der Garten. Nun fragt der Löwenstein den Rosenblatt, was wirst du machen, wenn du stirbst? Sagt er, ich, wenn ich sterbe, werde ich gehen in den Himmel. Sagt er, wie willst du hereinkommen in den Himmel? Und sagt er, wie ich reinkomme, dann ganz einfach, pass auf. Ich gehe hin an die Tür, klopfe, der Petrus macht auf, ich ziehe die Tür wieder zu. Ja und? Na, dann klopfe ich nochmal. Dann macht der Petrus die Tür auf, ich ziehe wieder zu. Ja und dann? Na, klopfe ich nochmal. Macht der Petrus die Tür auf, ich ziehe wieder zu. Na und dann? Na, klopfe ich nochmal. Macht der Petrus die Tür auf, ich ziehe sie wieder zu. Ja, sagt der Mosche, und wie willst du reinkommen? Sagt er, dann macht der Petrus die Tür auf, sagt, was ist, rein oder raus? Geh ich rein. Feldwebel sagt zum Kohn: Nicht so zaghaft, Kohn. Sie präsentieren ein Gewehr, nicht einen Wechsel. Da sagt der Feldwebel zum Kohn, aus dem gar nichts zu machen ist, sagt er: Wissen Sie was, Kohn? Kaufen Sie sich eine Kanone und machen sich selbstständig. Da kommt ein Herr in ein Lokal herein und sagt: Herr Ober, bringen Sie mir bitte eine Kalbsbrust. Na, sagt der Ober: Mit Salat, mein Herr? Und sagt er: No, na, mit Büstenhalter. Und da gehen zwei zusammen, unterhalten sich, und sie unterhalten sich. Auf einmal fällt einer in einen Kanalschacht rein. Und auf einmal merkt es der andere, sagt er: Was ist, bist du hereingefallen? Sagt er: No, na, wohnen werde ich da. Nur wie Sie wissen, ist das Pokern bei der Armee verboten. Nur sitzen drei zusammen und pokern, es kommt herein der Sergeant. Sie verstecken schnell die Karten, nun muss ich Ihnen dazu sagen, es war einer Evangele, der andere war Kathole und der dritte war Jüd. Nun geht der Mäusche zu dem Evangelen hin, sagt er: Hast du gepokert? Sagt der Sergeant: Bei Martin Luther, ich hab nicht gepokert. Sagt er zum Katholen: Hast du gepokert? Sagt er: Bei der Jungfrau Maria, ich hab nicht gepokert. Und er sagt zum Jüden: Hast du gepokert? Sagt er: Sie werden verzeihen, Sergeant. Kann man alleine pokern? Kommt der Herr ins Hotel, sagt der Portier: Guten Tag, Herr Fisch. Wollen Sie ein Zimmer mit Bad? Sagt er: Nein, Herr Portier, ich heiße nur so. Am nächsten Tag kommt der Herr Grün runter, will bezuhlen. Sagt der Portier: Haben Sie auch ein Bad genommen? Sagt er: Wieso? Fehlt eins? Silberfeld trifft sich mit dem Goldblatt, fragt der Silberfeld den Goldblatt: Wie geht's? Sagt: Das geht mir schlecht. Wieso? Sagt er: Weißt du, über mir wohnt doch der Graf Itzewitz, hat er gesetzt meiner Frau ein Kind auf die Welt. Oh, das ist schlecht. Sag: Nicht so schlecht, hab ich ihm gesetzt auch ein Kind auf die Welt. Das ist wieder gut. Ist nicht gut. Hat er mir wieder gesetzt eins auf die Welt? Sagt er: Das ist schlecht. Oh, sagt er, hab ich ihm auch gesetzt wieder eins auf die Welt? Sagt er: Das ist gut. Ist nicht so gut. Hat er mir noch mal eins gesetzt auf die Welt? Sagt er: Ja, das ist schlecht. Sagt er: Nicht so schlecht. Habe ich ihm auch wieder eins gesetzt auf die Welt? Sagt er: Ist gut. Ist doch alles in Ordnung. Sagt er: Nix ist in Ordnung. Er macht mir lauter Jiden, ich mache ihm lauter Grafen. Sagt der Rabbi zum Grün, sagt er: Komm her, hab ich dich erwischt, wie du gegessen hast, Schweinefleisch. Essen zu Schweinefleisch ist genauso schlimm wie Ehebruch. Und sagt der Grün: Was, genauso schlimm? Ich hab beides probiert, ist gar kein Vergleich. Trifft sich der Löwenstein und der Rosenblatt, und dann sagt der Rosenblatt zum Löwenstein: Du, ich hab gehört, du hast geheiratet zur hässlichen Frau. Sagt er: Was willst du? Kommt es auf Äußere an? Innerlich ist es schön. Sagt er: Innerlich ist es schön, warum lässt sie da nicht wenden? Finkelstein, aus einem galizischen Städtchen frisch in Wien eingetroffen, beobachtet auf der Wiener Opernkreuzung staunend den Verkehrsschutzmann, der ununterbrochen die Arme nach verschiedenen Richtungen streckt und schwenkt. Nach einer halben Stunde wird Finkelstein jedoch unruhig, geht auf den Schutzmann zu und fragt bittend: Verzeihen Sie, Herr Inspektor, den letzten Satz habe ich nicht verstanden. Wollen Sie die Güte haben, ihn zu wiederholen? Ein Jud steht ganz blass an der Rennbahn, und er geht hin, der Mäusche, zu ihm, sagt er: Was ist los mit dir? Oh, sagt er, lass mich gehen. Na, wieso? Nun, sagt er, stell dir vor, geh mal auf die Schuhbandeln. Ja, sagt er, und? Nun hab ich mich gebickt, mach die Schuhbandeln zu. Na, sagt er, ja, und? Nun, wie ich so gebickt dastehe, kommt so ein blöder Jockei und haut mir den Sattel auf den Buckel hinauf. Na, sagt der andere, ja, und? Nun, sagt er, Dritter bin ich geworden. Sagt der Kohn zur Mäusche: Schwül ist heute draußen. Sagt er: Na, lass ihn reinkommen, was erzählst du mir das? Ein Jüd aus USA kommt zu machen einen Urlaub in Israel. Nur fährt er rum, war in Haifa, war in Tel Aviv und er kommt da am See Genezareth. Da sieht er ein Boot, was steht da und er möchte fahren auf den See Genezareth. Sagt er, was wird kosten der Fahrt über dem See? Sagt der Fischer, für Sie $10. Sagt er, $10, sind Sie mir schucke, zu fahren über der bissel See? Sagt der Fischer, schauen Sie her, mein Herr, du ist eine heilige Stätte. Du ist gegangen, Jesus Christus, zu Fuß über dem See. Sagt er, na ja, ein Wunder bei den Preisen. Sagt der Grün zum Blau, halt mich nicht auf, ich renn zum Doktor. Mein Weib gefällt mir nicht. Sagt der Blau, nur gut, dann laufe ich gleich mit. Während dem tausendjährigen Reich trifft sich der Grün und der Blau und dann sagt der Grün zum Blau, hast du schon gesehen, Goebbels, er sieht aus wie Apoll. Sagt er, was, wie Apoll? Lass mich ausreden, wie ein polnischer Jüd. Hast du gehört, Kohn, Reb Koppel ist gestorben. Gehst du zu seinem Begräbnis? Warum sollte ich? Wird er zu meinen kommen? Der Grün ist in einer momentanen Verlegenheit. Sagt zu Blau, kannst du mir aushelfen mit 10.000 Schilling? Nun, dir gesagt, Grün, ich kann. Was nimmst du per Zente? 9. 9? Bist du Meschucke? Wie kannst du nehmen von einem Glaubensgenossen 9 per Zente? Was soll Gott denken von dir, wenn er schaut von oben herunter? Nebbisch, wenn Gott schaut von oben herunter, sieht für ihn der 9 aus wie ein 6. Der Mandelbaum in Westerland und er nimmt ein Bad mit Meerwasser gefüllt, ist ein bisschen teurer und lässt sich anschließend massieren, legt sich ins Bett und schluft vor 4 oder 5 Stunden, dort steht er auf, macht das Fenster aus, schaut raus. In dem Moment ist Ebbe draußen, er erstaunt, sagt er, no, die müssen machen ein Geschäft, jei, jei. Nun sagt er, Goldblatt zum Samuel, sagt er, sag mal, wo warst du so lange? Sagt er, ich war verreist. Sagt er, du warst verreist? Warum hast du keine Berufung eingelegt? Der Grün sagt zum Blau, ich wette mit dir, ich schütt darauf einen Krug Wasser und du wirst nicht nass. Sagt der Blau, was wetten wir? Sagt der Grün, ein Pfund. Gut, sie wetten. Der Grün schüttet den Krug Wasser hin, der Blau springt auf, von oben bis unten nass. Sagt er, was? Bin ich von oben bis unten nass? Sagt er, gut, sagt der Grün, habe ich eine Wette verloren. Eine andere Geschichte ist, wo geht der Mandelmann ins Wasser, um sich ein bisschen zu erfrischen? Er plätschert herum. Auf einmal kommt er in eine tiefe Stelle und er ist nicht schwimmen, er kann nicht schwimmen und er schreit. Zufällig steht der Samuel draußen und sagt, was schreist du so? Sagt er, ich hab keinen Grund. Sagt er, warum schreist du dann? Mosche und Kohn gehen in ein Restaurant und sie schauen die Speisekarte an, sie haben nicht mehr so viel Geld, da sehen sie, da steht drauf, ein Fisch, 3 Mark. 2 Fische, 4 Mark. Sagt der Mäuschen zum Kohn, na gut, nehmen wir 2 Fische zu 4 Mark, nehmen wir jeder ein, zahlt jeder bloß 2 Mark, haben wir gewonnen viel. Na gut, sie bestellen 2 Fische zu 4 Mark, es kommt die Platte, ist drauf ein großer Fisch oder ein kleiner Fisch? Sagt der Mäuschen zum Kohn, nach dir. Sagt Kohn zum Mäuschen, nach dir. Sagt Kohn, nach dir, nach dir, nach dir, nach dir. Sagt der Kohn, ist gut, nimm den großen Fisch. Und sagt der Mäuschen, siehst du, was unverschämt du bist, ich hätte genommen den kleinen. Und sagt er, was willst du? Du hast ihn doch. Der alte Löwenstein ist im Sterben. Er sucht zu seiner Frau. Pass auf, ich hab einen Wunsch noch an dir. Zieh dir an die schönsten Kleider, Geh an zu einem Friseur, lass dir machen die Haare. Kommst du zurück vom Friseur, zieh dir an die alle Schmücke, die du hast. Der Ringen, der Kettens, alles, was du hast. Nur sie denkt sich, jetzt am Sterben, da soll mir Jücken einen Einfall, lässt er mich noch mal anziehen, ein ganzes Leben hat er niemals sowas gesagt. Nur welche machen dem letzten Wunsch. Sie geht zum Friseur, zieht sich an das schönste Kleid, zieht sich an allen Schmuck, geht wieder zurück zu ihm, stellt sich ans Bett und sagt, du bin ich. Schön bist du, Sarah, schön, sehr schön. Sagt sie, aber was hat das zu bedeuten, dass du plötzlich machst, wo du dein ganzes Leben lang nicht mal gemacht hast, sowas mit mir, dass ich anziehe mit den schönsten Sachen, dass ich jetzt zum Friseur den Schmuck und alles anhab. Sagt er, ja, ja, du weißt, der Tod steht vor der Tür. Wenn er hereinkommt, nun, vielleicht gefällst du ihm besser.